Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 23 bis 26. Beteilige dich nicht an dummen, unreifen Auseinandersetzungen, die nur Streit auslösen. Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben können. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird ja Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten. Gott segne dieses Wort. Fromme Diener. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem 2. Timotheusbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, fromme Diener zu sein. Wir können auch sagen, gute Hirten zu sein. Ne? Und nicht angeheuerte Leute, sondern gute Hirten, fromme Diener. Und Paulus hilft dir, Timotheus zu verstehen, welche Charakteristiken oder auch welche Handlungen diesem Ziel dienlich sind und welche nicht. Also zum Beispiel, dass man sich jetzt nicht an irgendwelchen dummen Auseinandersetzungen oder unreifen Auseinandersetzungen beteiligen soll, dass man sich davon fernhalten soll. Ja, also Gerede, gottloses Gerede, Tratsch, Klatsch, all diese Dinge sind nicht dienlich und helfen nicht. Und eben auch, dass ein frommer Diener eben nicht streitsüchtig ist, ja, sondern freundlich sein muss, ja. Auch anderen, auch mit schwierigen Menschen Geduld haben muss. Ja. Und das ist wichtig. Das ist wichtig dann eben auch, dass wir verstehen, dass all diese Charakteristiken also entscheidend sind. Wichtig ist, wenn wir zum Beispiel in einer Glaubensgemeinde tätig sind, ja, oder ja, mit anderen Menschen, aber überhaupt als gute Hirten, diese Charakteristiken zeigen wollen. Ja? Und wenn wir diese nicht haben, dann beten wir und wir suchen unseren Jesus Christus auf, uns zu zeigen, was denn unsere Stärken sind und auch zu zeigen, was unsere Schwächen sind, sodass wir unterscheiden können, wie Gott uns dann nun einsetzen kann, ja? als wir, die wir dann Gott dienen. Und geht dazu nochmal als Beispiel rein, wie der Heilige Geist eben uns verschiedene spirituelle Geschenke gibt. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Schaut mal, wie der Heilige Geist uns verschiedene, ja, spirituelle Geschenke und Fähigkeiten gibt, als ein paar Beispiele. Es gibt noch mehr, aber das sind schon mit die wichtigen, die da erwähnt sind. Und dass wir die eben dann auch nutzen, um uns um Christus, den Körper von Jesus Christus zu kümmern. Und das sind die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die Kirche sozusagen. Und darauf kommt es an. Und eben auch zu verstehen, dass hier eben, wenn wir weiter gucken im Timotheusbrief, dass eben, ja, manche Menschen eben, dass der Teufel, der Satan, die Herzen der Menschen erhärtet hat. Und hier seid wachsam, denn lasst euch durch den Heiligen Geist leiten, denn es gibt Leute, leider, die Bibel sagt uns das, die nicht zu Christus kommen werden, deren Herzen so erhärtet sind und die nicht zu Christus kommen. Und weil wir die Herzen der Menschen nicht sehen, müssen wir uns Christus unterordnen und der Heilige Geist sieht die Herzen aller Menschen und hilft uns dann zu verstehen und auch zu anzuleiten, ob wir da helfen können oder nicht. Ja, das können wir in eigener Kraft ohne Christus, ohne den Heiligen Geist nicht tun. Aber eben ist es, wie gesagt, hier wichtig zu verstehen, dass es das sollte zur Besinnung kommen, ja, denn es gibt Menschen, die sind in der Falle des Teufels in seinem Bann gehalten, ja. Das sind die Herzen der Menschen, die erhärtet sind. Und wie gesagt, da hilft uns der Heilige Geist, uns zu verstehen, ob wir da helfen können oder nicht. Ja, also ganz wichtig, dass wir das tun. Und ja, das sind, wie gesagt, einige sehr wichtige Charakteristiken Dinge, wo uns Jesus Christus hilft, zu verstehen, wie er uns als fromme Diener einsetzen kann, die gute Nachricht anderen mitteilen, ob nun in einer Glaubensgemeinde, ja, mit anderen Christen oder Leute, die Christus suchen, sind ja auch Teil einer, können auch in Glaubensgemeinden sein, ja, und auch eben leider eben Leute, die zeitlebens nicht zu Christus kommen, leider. Aber eben, wenn wir auch rausgehen und dann anderen Menschen erzählen von Christus, wenn der Heilige Geist uns leitet zu anderen, unsere Hoffnung, die wir in Christus haben, da geht nochmal rein in den ersten Petrusbrief, auch im Neuen Testament, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, und schaut mal, wie wir das denn auch tun sollen. Ja, das ist auch der Heilige Geist, der uns leitet und versteht aber eben auch, die gute Nachricht in Christus eben, wie gesagt, zum Teil auch heutzutage verzerrt wird. Manche Menschen haben keinen Respekt vor der Bibel oder vor Jesus Christus. Und nehmt euch das auch zu Herzen. Ja? Also lasst euch aber nicht entmutigen, lasst euch ermutigen dadurch. Aber seid euch dessen bewusst. Und darauf kommt es an. Ja? Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Hilfe, dass du uns einsetzt als fromme Diener und zeigst, welche Charakteristiken wir brauchen, um dir am besten zu dienen. Und dass du uns auch hilfst zu verstehen, dass es der Heilige Geist ist, der uns bestimmte Fähigkeiten gibt und uns immer einsetzen kann, wenn wir mit offenen Herzen zu dir kommen, lieber Herr Jesus. Und wir danken dir auch, unsere Stärken und Schwächen aufzuzeigen und uns zu helfen, was du denn vorhast in unserem Leben. Wir danken dir, Herr Jesus. Lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.